الكعبة ب100,000، 100,000 صلاة. اختلف أهل العلم في قضية هل هذا فقط للفرائض، يعني الفرض صلاة الفرض، أم كذلك النوافل. لا شك أن النوافل في البيت أفضل. النوافل يعني إذا كان الإنسان في مكة فإذا صلى في بيته فهو أفضل له. النوافل يعني الصلاة النافلة في البيت خير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هي النافلة، يعني يصليها في البيت. ولكن والله تعالى على أعلم، لو صلى في المسجد، مسجد الكعبة، لو صلى في المسجد الحرام حتى النفل فإن أجره يتضاعف، كل صلاة في المسجد الحرام يتضاعف. وقال أهل العلم، حتى بعض أهل العلم يرى أن الأعمال في الحرم تتضاعف، وكذلك يرون أن المعاصي والإفساد في الحرم إثمه أعظم من غيره، لأن هذا حرم. الحديث بارك الله فيكم فيه أفضلية المسجدين، وكذلك مع الحديث الأخرى كذلك المسجد الأقصى فيها فضل للصلاة فيها، وذلك لا تشد الرحال من أجل بقعة إلا لهذه المساجد الثلاث: مسجد النبي، مسجد الأقصى، والمسجد الحرام. هل المقصود هنا المسجد الحرام فقط المسجد الذي نعرفه حول الكعبة، أم هو كل مكة؟ اختلف فيه أهل العلم. فبعض أهل العلم يرون أن مكة كلها مسجد، وأين ما صلى الإنسان في مكة له هذا الأجر. وبعض أهل العلم يرون لا، أنه مسجد الكعبة فقط، وطالما اتصلت الصفوف للإنسان ذلك الأجر. سبحان الله أعلم، بارك الله فيكم. اختلفوا اختلاف كبير في هذه القضية، منهم من يرى في كل مساجد، منهم من يرى في كل مساجد مكة، ومنهم من يرى أن الأمر فقط في مسجد الكعبة، وهو الأرجح، الله تعالى أعلى وأعلم. إذن الحديث بارك الله فيكم عموما فيه أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000، والصلاة في الكعبة ب100,000، 100,000 صلاة في المسجد. بارك الله فيكم. عبد الله بن الزبير زاكتب de prophète sallallahu alayhi wa sallam sagte, ein Gebet in meiner Moschee, ein Gebet zu verrichten in meiner Moschee ist besser als ein Gebet in einer anderen Moschee zu verrichten 1,000 Mal, außer in der Moschee von Al-Haram, das wird von Mekka. Und ein Gebet zu verrichten in Al-Haram Moschee in Mekka ist besser 100 Mal als in meiner Moschee. 1,000 Mal in Moschee vom Prophet Muhammad Sallam, 100 Mal in Mekka. Das bedeutet, ein Gebet in Mekka zu verrichten ist besser als das normale Gebet in einer anderen Moschee zu verrichten 100,000 Mal. Das heißt nicht, dass man sagt, ja okay, ich bete dort in Mekka einmal, dann habe ich 100,000 Gebete verrichtet. Nein, der Lohn, die Belohnung dafür ist so groß. Aber das heißt nicht, dass man sozusagen das Gebet verlässt und dann sagt man, ja, ich habe sowieso 100,000 Mal, ich habe dort 5 Gebete gebetet, die sind mal 100,000, die sind 500,000 Gebete. Ich habe viel Zeit, brauche ich nicht. So ist es ein falsches Verständnis von manchen Leuten. Auf jeden Fall, in dieser Überlieferung gibt es, das ist klar, da braucht man nicht viel hier, Barakallahu fikum, auch zu erklären, weil die Überlieferung sozusagen deutlich ist. Wenn du in einer normalen Moschee betest, in einer normalen Moschee, in einer normalen Moschee betest, dann bekommst du angenommen einmal Lohn. Wie viel ist dieser Lohn? Wie? Und das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Also sagen wir einmal. Wenn du in der Moschee vom Propheten in Medina betest, dann sind das 1000. Wenn du in der Moschee von Mekka betest, dann sind das 100.000. Wenn du in der Moschee von Al-Aqsa, von fernen Moschee, betest, dann bekommst du 500. Besser als normales Gebet. Diese drei Moscheen, Al-Aqsa-Moschee, Al-Medina-Moschee und Mekka-Moschee, die sind die besten Moscheen. Und man kann für diese Moscheen sozusagen reisen und dort Abschiedenheits-Gottesdienst verrichten. Nur in diese drei Moscheen. Also wenn man reisen will, um religiöse Aktivitäten zu haben, wegen des Platzes, wegen der Moschee an sich selbst, dann sind das diese drei Moscheen. Ist das spezifisch für die Pflichtgebete oder ist es auch für die freiwilligen Gebete? Das ist umschritten zwischen den Gelehrten und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten gehabt. Aber Allah auch die zusätzlichen freiwilligen Gebete, die man dort in der Moschee betet, da bekommt man dafür auch mehr Lohn. Normalerweise ein freiwilliges Gebet sollte man zu Hause verrichten. Weil das beste Gebet nach dem Pflichtgebet in der Moschee ist das Gebet, was man zu Hause verrichtet, was sozusagen zusätzlich ist. Die andere Frage ist, was wird hier gemeint, wenn wir sagen Mekka-Moschee? Wird damit gemeint ganze Mekka oder nur die Moschee, die in der Mekka ist? Die Gelehrten haben auch unterschiedliche Ansichten hier. Manche Gelehrten sagen, es wird hier gemeint, alle Moscheen, die in Mekka sind. Und Mekka insgesamt. Das bedeutet, es gibt dort Grenzen für Al-Haram. Al-Haram ist eine Bezeichnung für ein Gebiet. In diesem Gebiet darf man nicht alles tun, was man außerhalb des Gebietes tun darf. Beispiel, du darfst jagen. Aber in diesem Haram-Gebiet, du darfst nicht. Du darfst eventuell Bäume fällen. Aber in diesem Gebiet darfst du keine Bäume fällen. Im Haram-Gebiet. Du darfst kein Schwert tragen. Doch. Du wirst keine Waffen tragen. Und deshalb heißt das Haram-Gebiet. Und die Sünden doch, die sind schlimmer als die Sünden außerhalb. Weil dort sozusagen, das ist ein Platz, das so gesegnet ist. Und da sollte der Muslim das so ehren, weil dies Haram ist. Es gibt im Islam zwei Haram, nicht drei, was man behauptet. Zwei, nur zwei. Ein Haram in Medina und ein Haram in Mekka. Deshalb die Frage, ist das Gebet 100.000 Mal im ganzen Gebiet in Mekka oder nur in der Moschee an sich selbst? Eigentlich, Allah Ta'ala, das ist nur in der Moschee. Und solange die Reihen sozusagen vollständig sind, dann zählt das dazu. Aus diesem Hadith wichtig ist zu verstehen, dass in diesen Moscheen die Belohnung für das Gebet mehr ist als andere Moscheen. Was hat das mit unserem Thema zu tun, mit Hajj? Wir reden doch über Hajj, weil unser Kapitel Hajj ist. Das heißt, wenn du in Mekka bist, versuch viel dort zu beten, in der Moschee, damit du diesen großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in Mekka war, der war in Al-Abtah. Als er Mekka befreit hat und er ist in Mekka geblieben, للبروفيت صلى الله عليه وسلم والألف يرأى حج بمكة للبروفيت صلى الله عليه وسلم بليد نيك ديريكت عن الحرم und er hat gebetet an Al-Aqsa, der war nicht immer ein Haram. Warum? Ja, die Sache ist klar. Er hat 10.000 Leute mit. 10.000 Mann mit. Er kann nicht jedes Mal mit 10.000 Mann in die Moschee gehen. Das war sehr schwer. Deshalb hat er das Gebet unterrichtet. Erstens, zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war auf der Reise. Der war auf der Reise in Mekka. Und weil er auf der Reise ist, dann ist er nicht verpflichtet, in die Moschee zu gehen. Beweis, dass die Moschee hier, Al-Haram-Moschee, gemeint wird, nur die Moschee und nicht der ganze Mekka-Gebiet, Barakallahu fikum, Hadith in Sahih Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Gebet in meiner Moschee ist wie 1000 Gebete woanders, außer die Moschee von Al-Kaaba. Er hat das direkt gesagt, die Moschee von Al-Kaaba. Und die Ayat und die Hadithe, die bezüglich Al-Haram vorkommen, das sind nicht direkt sozusagen für die ganze Mekka bezüglich diese 100.000 Mal Gebete. Wallahu ta'ala ala. Wichtig ist zu verstehen, angenommen du willst eine Reise anfangen, um einen gesegneten Platz zu besuchen, dann sind das die drei Moscheen. Und wenn man im Ramadan I'tikaf machen möchte, dann in diesen drei Moscheen. Das ist das Beste. Manche Gelehrten sagen auch, nur dort sollte man I'tikaf machen. Woanders nicht. So sagen manche Gelehrten. Wallahu ta'ala. Al-Fasl al-Sadis, wahu al-Akhir, باب الفوات والإحصار الحصر هو المنع قال أكثر أئمة اللغة والإحصار هو الذي يكون بالمرض والعجز والخوف ونحوها فإذا كان بالعدو قيل له الحصر وقيل هما بمعنى واحد الإحصار بارك الله فيكم هو أن الإنسان يريد الحج فيحبس عن الحج يحبس عن الحج ما يستطيع يؤدي هذا الحج يحصر ينحصر وما يستطيع الحج يعني يحبس عن الحج عن ابن عباس قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري هذا كان لما بارك الله فيكم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما كان في الحديبية جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة معتمرا وكان يريد الحج صلوات الله وسلامه عليه أو عفوا العمرة فمنعه كفار مكة منعوه من ذلك فأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك المنع فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حلق وذبح الهدي وحل من العمرة وفي السنة القادمة اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا بارك الله فيكم إذا أحصر الإنسان وهو يريد الحج لمرض أو عدو أو كسر أو إلى غير ذلك فإنه في السنة القادمة يعيد العمرة أو يعيد الحج يعيد العمرة أو يعيد الحج ذلك الذي أحصره واختلف أهل العلم بمسألة يعني ما سبب الإحصار هل هو فقط المرض ولا الخوف وإلى غير ذلك على كل بارك الله فيكم أي سبب يمنع من الحج وهل على الذي يحصر هدي لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هذا ليس للوجوب بعض أهل العلم قالوا أنه للوجوب وبعضهم قال ليس للوجوب، ولكن الإيجاب هو للقضاء. يعني الإنسان مثلا نوى العمرة فسافر ووصل إلى هناك ولكنه ما استطاع أن يعتمر، أو نوى الحج فما استطاع أن يحج، فهذا ما ليس واجب عليه أن يذبح، وإنما في السنة التي بعدها يحج أو يعتمر على حسب النية التي كانت عند ذلك المسلم. Der sechste Kapitel, das ist Kapitel von Verhindern. Das bedeutet, wenn man verhindert worden ist, Pilgerreise oder Besuch von Mekka durchzuführen. Angenommen, man hat die Absicht gefasst, Besuch Umrah von Mekka, oder man hat sozusagen, barakallahu fikum, die Absicht verfasst oder gefasst, dass man pilgert. Und dann kommt man und dann wird man verhindert durch Krankheit oder durch etwas, was man nicht gerechnet hat und damit gerechnet hat. Wie das genau mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam passierte. Er wollte Umrah machen, wollte Mekka besuchen, aber die Götzendiener von Mekka damals, sie haben ihn verhindert. Das Hadith von Ibn Abbas spricht über dieses Thema. Und zwar, Ibn Abbas sagte, der Prophet ﷺ wurde verhindert, sozusagen Umrah zu machen. Dann hat er die Haare rasiert und er hat Geschlechtsverkehr mit seinen Frauen gehabt. Er hat auch sein Schlachtopfer geschlachtet. Und bis er das nächste Jahr Umrah gemacht hat, das wird Mekka besucht. Das war Al-Bukhari. Das war in Al-Hudaybiyah. Das war in Al-Hudaybiyah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte Mekka besuchen. Und dort Umrah durchführen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam an Hudaybiyah, dann kamen die Mushrikin, die Leute von Mekka, und sie haben ihm gesagt, nein, du kommst dieses Jahr nicht rein. Da haben sie einen Vertrag, einen Hudaybiyah-Vertrag, beschlossen oder verhandelt, und der Prophet sollte das nächste Jahr kommen. Der Prophet hat auch sein Schlachtopfer mitgehabt. Was sollte der Prophet machen? Der hat den Leuten gesagt, ihr sollt euer Schlachtopfer schlachten, die Haare rasieren oder kürzen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon in Ihram-Zustand war. Damit er sozusagen sich löst von diesem Zustand. Die Sahaba, die waren schockiert. Der Prophet hat das, sie haben sich nicht bewegt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Ratschlag bekommen von seiner Frau, der ihm sagt, oh Prophet, du gehst selber und du schlachtest und du lässt dir die Haare rasieren, dann werden die Leute dich sehen und sie werden das machen. Er hat das getan, als die Leute das sahen, dann haben sie das getan. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat kein Umrah durchgeführt, obwohl er die Nien, die Absicht gehabt hat, und er hat Ihram-Zustand gehabt. Und dies nennt man Al-Ihsar. Das bedeutet, das war verhindert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hier durch sozusagen die Götzendiener. Es könnte sein, dass man verhindert wird durch Krankheit. Das bedeutet, einer ist krank, oder zum Beispiel Bein ist gebrochen, oder Hand ist gebrochen, etwas ist gebrochen, da kann man nicht. Oder man kommt nicht weiter. Das sind Gründe für Al-Ihsar. Was sollte man hier machen? Man sollte sozusagen das Jahr, in dem man Mekka besuchen wollte oder pilgern wollte, vergessen. Und das nächste Jahr kommt man wieder. Die Frage, die wichtig hier ist, sollte man Schlachtopfer schlachten oder bringen, weil man kein Umrah oder kein Hajj gemacht hat? Die Gelehrten haben zwei Ansichten. Manche sagen, ja, da muss man schlachten. Andere sagen, muss man nicht. Man kann, wenn man will. schlachten, aber man muss nicht, wallahu ta'ala a'lam. Und die sagen, es gibt keinen klaren Beweis, dass man unbedingt schlachten muss. Aber es gibt im Koran, in Surat al-Baqarah, die Ayah 196, wenn ihr verhindert werdet, dann wird hier sozusagen geschlachtet, Opferschlachten gebracht. Ja, aber ist hier verpflichtend oder ist das hier sozusagen empfehlungsmäßig? Allah Ta'ala, manche Gelehrten sagen verpflichtend, andere sagen empfehlungsmäßig. Aber eigentlich das empfehlungsmäßig, warum? Weil man hier nicht selber gewählt hat, Umrah oder Hajj zu verlassen, sondern es gab etwas, was dazu, oder was sozusagen, was dazu beigetragen hat, dass man kein Umrah oder kein Hajj macht. Wallahu ta'ala ala ala. Nicht vergessen, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, man sollte immer Geduld mitbringen. Barakallahu fikum. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على دباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي أن محلي حيث حبستني. هذا بارك الله فيكم يسمى الاشتراط في الحج, يسمى الاشتراط في الحج أو يجوز كذلك في العمرة, يعني يشترط الإنسان مثلا أنت تريد حج أو تريد تعتمر وخلص عندك النية في ذلك وسافرت, ولكن قبل ما تحرم, قبل ما تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج, تقول اللهم أو محلي حيث حبستني, محلي حيث حبستني, يعني لو مرض الإنسان, لو صار في أي شيء, لو أحصر فإنه يرجع وما عليه أي شيء, وفي السنة القادمة يحاول أن يحج مرة أخرى أو أن يعتمر مرة أخرى. هذا هو المعنى بمحل حيث حبستني, وهو مهم خاصة في الحج. يعني الإنسان ما يعلم, مثلا الإنسان صار يوم ثامن من ذي الحجة وقال لبيك اللهم حج, وإذا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, فلما الإنسان خرج من بيته وقع فانكسرت, مثلا انكسرت رجلاه, مو واحدة اثنين, ما يستطيع يتحرك ولا يفعل شيء, ما عنده واحد يحمله, هذا لن يستطيع أن يحج. لذلك هذا يقول إذا قال محلي حيث حبستني أنه أنا وصلت إلى هذا المكان وما استطعت, فذلك يرجع في عام آخر فيحج ولا شيء عليه. بارك الله فيكم. دفع فيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم جينج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب, صوت عائشة أتسلتي, عائشة أتسلتي دفع فيه جينج ضباعة. Sie sagte ihm, O Gesandter Allahs, ich möchte Hajj durchführen oder ich möchte pilgern, aber ich bin krank. Der Prophet sagte ihr, verrichte Hajj und stell eine Bedingung, stelle eine Bedingung, dass dein Platz ist, bis du verhindert wirst. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Was bedeutet das? Eine Person will pilgern. Eine Person will pilgern. Und diese Person hat Angst. Es könnte was passieren. Oder es könnte eine oder es könnte verhindert werden, weiter Halt zu machen. Damit man von Anfang an sozusagen auf der sicheren Seite bleibt, sagt man, ich werde eine Bedingung stellen. Diese Bedingung ist, ich führe Hajj durch, wenn, solange ich kann. Wenn ich nicht mehr kann, nicht mehr will, wenn ich nicht mehr kann, dann breche ich das Hajj ab und ich versuche ein Jahr später oder später nochmal Hajj zu machen. Und ich brauche ja gar keine Sühne zu geben. Das ist die Wichtigkeit dieser Bedingung. Das heißt, dass man sagt, ja, oh Allah, mein Platz ist, bis ich, was ich erreichen kann, solange ich nicht verhindert werde. Und wenn man verhindert ist, dann kein Problem. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. نفس الشيء بارك الله فيكم. أي أن الإنسان إذا أراد أن يحج أو أراد يعتمر وهذا الإنسان مثلا صار له كسر أو ما استطاع أن يتابع الحج فيقف ويقطع حجه أو عمرته وثم يعتمر في وقت آخر أو بالنسبة للحج الحج مرة واحدة ما يستطيع في العام الذي بعده أو الذي بعده والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. عكرمة hat überliefert von Al-Hajjaj ibn Amr al-Ansar. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, man kusira, das bedeutet, wenn jemandem was gebrochen wird, au arija, das bedeutet, wenn etwas mit den Beinen ist, solange man in Ihram-Zustand ist. فقد حل, das heißt, man verlässt Ihram Zustand, man löst sich von diesem Zustand und man sollte Al-Hajj, man sollte pilgern das nächste Jahr oder später. Ikrima sagte, ich habe Ibn Abbas und Abu Huraira, die Gefährten von Propheten Muhammad s.a.w. gefragt, sie haben gesagt, ja, Al-Hajjaj ibn Amr al-Ansari hat die Wahrheit gesprochen. Das heißt, wenn man pilgern will oder Umrah durchführen möchte und dann passiert etwas dazwischen, da kommt jetzt ein Satz nicht hin, dazwischen, wie zum Beispiel ein Beinbruch oder Fraktur oder Hand zum Beispiel Fraktur und da kann man nicht mehr weiter pilgern, dann sollte man aufhören mit der Pilgerdurchführung und das nächste Jahr versucht man zu pilgern. Somit kommen wir, barakallahu fikum, zu Ende. Somit kommen wir zu Ende von dem Buch Al-Hajj. Ich merke, dass manche Brüder, barakallahu fikum, أنا ألاحظ أن بعض الأخوة الآن الكلام الذي يقوله يمكن غريب بالنسبة لهم. Ich merke, dass manche Brüder hier, die in der Moschee sitzen, wenn ich sowas erzähle, dann ist das für sie komisch, was ich erzähle. Vielleicht auch manche Wörter verstehen sie das nicht. Ja, das ist normal. Warum? Weil wir Thema Al-Hajj, ich meine, wir barakallahu fikum, im Thema Al-Hajj haben wir mehr als, sage ich jetzt, mehr als 70 Hadithe behandelt. Mehr als 70 Hadithe hier gelernt. Und wenn man die ersten 30 oder 40 Hadithe nicht mitgemacht hat, natürlich ist das ein bisschen schwer zu verstehen, was hier gesagt wird. Deshalb, das könnte man, man kann diese Unterrichte nochmal zuhören. Das ist auf Internetseite www.quran-sunna.de. Da kann man diese Unterrichte nochmal zuhören, damit man weiß, was hier gesagt wird. أنا ألاحظ أنه بعض الكلمات التي أشرحها أو أقولها يمكن بعض الأخوة يستغربها. بارك الله فيكم. نحن يعني هذه الدروس ليست اليوم وإنما في موضوع الحج. بارك الله فيكم. شرحنا أكثر من 70 حديثا, الإنسان إذا ما كان في 40 الأولى فالآن أكيد سيجد صعوبة في بعض الأمور التي أقولها، مثلا ما معنى الإحرام، ما معنى حدود الحرم، ما معنى الإحصار، ما معنى أن الإنسان يتحلل، هذه الهدي، مثل هذه الكلمات ممكن الإنسان ما يعرفها. ولكن بارك الله فيكم، الإنسان يستطيع أن يذهب إلى الإنترنت في قرآن www.quran-sunnah.de قرآن مت كو كو او ار ا ان مينوس اس او ان ان ا بونكت دي اي und dort wird man unterrichtet von Abu al-Hussein und dort gibt es verschiedene Themen. Die sind, denke ich, mindestens, barakallahu fikum, über 470 Unterrichte oder Unterrichtseinheiten. So, da kann man viele Themen hier, barakallahu fikum, dort hören. Da versteht man auch, was hier gesagt wird. So, mit barakallahu fikum. بذلك نصل إلى نهاية شرح أركان الإسلام الخمس. هكذا شرحنا أركان الإسلام الخمس من كتاب سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. سبل السلام من الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. وعالجنا في هذه الفترة كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، وكذلك كتاب الحج. فمن هذا الباب يعني في أحاديث كثيرة أكثر، بارك الله فيكم. نحن الآن عند الحديث رقم 723 حديثا شرحناها، بالإضافة أنه أحيانا كان بعض الأحاديث نشرح معه حديث أو حديثين متعلقة بالحديث، والحمد لله رب العالمين. ففي هذا خير كبير، فأسأل الله سبحانه وتعالى الأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص. بارك الله فيكم. سومتكم بيا zu Ende dieses Abschnittes von dem Buch سبل السلام، das ist von الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. Die Erklärung von Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram ist ein Buch von Ibn Hajar al-Asqalani geschrieben. Und in diesem Buch hat Ibn Hajar al-Asqalani Hadithe gesammelt. Und er hat über Fiqh-Themen gesprochen, durch die Hadithe, ohne Erklärungen. Dann kam As-San'ani später und er hat diese Hadithe erklärt in Subul al-Salam. Wir haben diese Hadithe durchgenommen. Wir haben 723 Hadithe gelernt. 723 Hadithe gelernt. Und manchmal hat man zwei oder drei Hadithe noch dazu erklärt, die mit dem Hadith verbunden sind. Das wird insgesamt, die sind ungefähr 2000 Hadithe, was wir gelernt haben. Wir haben das Buch von Reinheit, das Buch vom Gebet, das Buch von Zakah, das Buch von Fasten und das Buch von Hajj, die Säulen des Islam-Gott, haben wir das Barakallahu fikum in dieser Zeit gelernt. Und das nächste Mal, inshallah, dann fangen wir mit Kitab al-Biyur. Mit Kitab al-Biyur, inshallah, werden wir anfangen. Das wird mit Buch von Handel. Und in diesem Buch werden wir über Kauf, Verkauf, was von Kauf erlaubt ist, was von Kauf verboten ist, was von Verkauf verboten ist und auch Themen, die wichtig sind bezüglich Handel überhaupt. Und dann, wenn wir mit diesem Buch fertig sind, dann fangen wir mit Heiratsbuch und natürlich, barakallahu fikum, mit Scheidungsbuch. Und es sind viele Hadithe, die wir durchnehmen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Kraft und Leben gibt, dann werden wir weitermachen. Wir werden heute Barakallahu fikum sozusagen der letzte Unterricht in diesem Kapitel. Und wir nehmen inshallah ein bisschen Pause. So ein paar Wochen nehmen wir Pause, damit wir auch das wiederholen. Jeder kann diese Unterrichte auch zu Hause zuhören. Und dann später werden wir inshallah anfangen weiter mit diesem Buch. Allah Ta'ala alam. Ja. كيف يعني؟ أنا ساكن هون وفي بالطريق الآن رايح على المسجد الثاني. هذا مو شدري حال، هذا مو شدري حال. ما شدري حال. لا، هذا تذهب للصلاة أنت. إنما إنسان مثلا يسافر من أجل بقعة، يعني من أجل أرض. مثلا تروح تسافر لجبل معين لأنك تعتقد إنه في ذلك الجبل في بركة، أو تروح تذبح هناك، أو تروح تفعل شيء هناك، هذا ما يجوز. أما مثلا عندك مسجدون ومسجدون ومسجدون وأنت تريد أن تصلي في المسجد ذاك، هذا ما له علاقة. ما هذا مو شدري حال، شدري حال معناته السفر. هذا مو سفر لأنك أنت في مكان إقامتك. بارك الله. Der Bruder sagt, ist das sozusagen in Ordnung, wenn man zwei Moscheen hat auf dem Weg? Und da gibt es eine Moschee, die weiter ist als die erste Moschee. Und man sozusagen, man fährt zu der anderen Moschee, die weit ist. Ist das in Ordnung? Oder hat das mit dem Hadith, dass man keine Reise vornehmen darf, außer für diese drei Moscheen? Also in fernen Moscheen, المدينة مشي ومكة مشي. يا الحديث ist die Erklärung von Reisen. Reisen, dass du reist. Und das machen manche Leute. Heutzutage manche Leute, die reisen nur um ein Grab zu besuchen, weil sie denken, dort neben diesem Grab oder dieses Grab ist gesegnet und deshalb machen sie das. Oder sie reisen hunderte von Kilometern, damit sie zu einem Berg fahren oder zu einem Berg reiten, damit sie dort Segen bekommen. Und das ist, was nicht in Ordnung ist in unserer Region. Aber wenn du in der Stadt bist, da hast du keine Reise vorgenommen. Wenn du in der Stadt bist, wo du kannst beten, wo du willst. In einer Moschee, wo du willst. Und es gibt eine Regel hier, weil wenn die Moschee eher nach der Sunna ist, dann sollte man versuchen, immer in der Sunna Moschee zu beten. Wallahu ta'ala. Khair, inshallah. Wenn man Fragen hat, إذا عندكم مسألة تفضلوا. حتى في مسائل أخرى لا بأس. حتى نستغل هذه العشر دقائق بارك الله فيكم. عندنا عشر دقائق حتى صلاة حتى الصلاة. الحمد لله رب العالمين. سؤال في الطلاق. قل إن كان الطلاق المشروط بشيء هل يجوز معك يجوز الطلاق الثلاث؟ طلاق الثلاث ما عندنا في الشرع طلاق اسمه طلاق الثلاث، هذا يسمى الطلاق البدعي. في حالة النطق بثلاث طلقات. لا لحظة، لا فهم. شوف يا أخي بارك الله فيك. ما عندنا في الشرع يقول الإنسان لزوجته في مجلس واحد في مكان واحد يقول له طالق بالثلاث أو يقول له طالق طالق طالق، هيك شي ما عندنا في الشرع. هذا يسمى طلاق بدعي، هذا يقع طلقة واحدة. إنما إنسان مثلا طلق زوجته عام 2007 مرة ثم رجعها في العدة ثم طلقها عام 2008 مرة ورجعها، ثم طلقها 2009، فهذه ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فما الإنسان البراد يطلق زوجته كل مرة واحدة طالق بس، فتعتد منه ثلاث حيضات ثم تصبح حرة في نفسها. حتى مزاحم ما في مزاحم، طلعت في مزاحم. ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق والزواج. والله زو واحد يقول لزوجته انت طالق، كنت عم امزح معي. في حالة هو في حالة الحديث عن الطلاق ما في. شوف واحد يقول لا انا افكر اطلقك، انا ساطلقك، يمكن طلقك، ايه خلاص تعالي بدك نتطلق نتطلق، هذا كله ما يعتد به، هذا كله مطلق. حتى في مجرد حديث، مش في مزاح، مجرد حديث ما في. اذا قال لا طالق نعم، اذا انجز هيك طالق. اما والله افكر اطلق، يمكن طلق، انا اريد الطلاق، اي طيب بدك نتطلق تعالي اجلس نتكلم، هذا كله ما يعتبر طلاق. تقول اشتلت انا في خارج انزاك وين من شايلون ما خان ذلك هذا زاك زين في خاض غايمة لوبسكي شين لوبسكي شين لوبسكي شين إذا استن غايمة نعم تسميه بغايمة وإذا من زاك زين في خاض لوبسكي شين غايمة آه بس نيت شاي إن قلت إيه شايلون إن قلت إيه شايلون إذا أندس ثم بيشبيل أنا في زن زاك زين في خاض أمي أغا 2006 لوبسكي شين 2008 لوبسكي شين 2009 du bist geschieden, dann sind das drei Mann. Und dann darf er mit ihr nicht bleiben und er darf sie nicht zurücknehmen, solange er sich keinen anderen Mann geheiratet hat. Und das darf nicht sozusagen geplant sein. Sie heiratet einen Mann und dann sagt er, du bist geschieden und dann heiratet der Erste. A'udhu Billah, das ist dieser Uliyadu Billah ausgeliehenen Bock. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man darf nicht im Talaq Entscheidung, man darf keinen Spaß haben. Und pass auf, wenn man zum Beispiel mit seiner Frau redet und er sagt, ja, ich habe vor, eventuell mich von dir scheiden zu lassen. Das gilt nicht als Scheidung. Oder ich werde dich scheiden lassen. Oder ich überlege mir. Oder sag ihm, ich möchte meine Scheidung und sage, okay, du musst Scheidung, dann komm, wir machen die Scheidung. Komm, sitz, wir reden. Das ist alles keine Scheidung. Scheidung ist, dass man ein klares Wort sagt, du bist geschieden, oder man sagt etwas, was dieses Wort bestätigt. Zum Beispiel, der sagt, geh weg und ich will mit dir nicht mehr zu tun haben. Er sagt ihm, was meinst du damit? Dann kommt der jemand, der sagt ihm, was meinst du damit? Der sagt, ich meinte damit, ich will diese Frau nicht mehr, ich möchte die Scheidung. Das gilt dann als Scheidung. Deshalb auf Talaq gibt es zwei Arten davon. Einmal ein Wort, was klar ist, und ein Wort, was die Bedeutung von Talaq hat. Aber daher muss man den Mann fragen, was er damit gemeint hat. Wenn er Talaq, Scheidung gemeint hat, dann ist Scheidung. Wenn nicht, dann nicht. Allahu a'lam. هذا الحديث معضل، هذا الحديث معضل وهو ضعيف وهو شديد الضعف، هو عند النسائي. أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا لا يصح حديثا يا أخو، وهذه مقولة يقولها كثير من الناس. الله لا يحلل شيء ويبغضه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. دبغو دزاك اسكيبت اين حديث ودعني بليفة هونك دسكهست vom Erlaubten bei Allah ist Scheidung. Das ist Mu'dal. Und Mu'dal, das ist eine Art von Überlieferungen, die schwach sind und sehr schwach sind. Und das ist bei An-Nasa'i, aber das ist sehr schwach. Deshalb man darf diese Überlieferung nicht verwenden. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt nicht, was er hasst. Aufpassen. نعم. قول. مفهوم المحلل على ايش استندوا عليه؟ استندوا على الحيلة. حيلة؟ كان موجود عندهم في الجاهلية، كان موجود هيك شيء. كان موجود لكن لما يكون عندك في البلاد الواحد يقول لا يسموه هو يسموه في بعض البلاد يسموه تجحيش. ولذلك قال التيس المستعار ولعن النبي صلى الله عليه وسلم محل محله. طيب هو دزاكت ان منشن لندن جبت ديزا زغي ديزا المحل المقدس جبت ديزا اوز جلينين بوك بس بيزوت اوز جلينين بوك انا فخام بوضي فور ايرم مانت غاي مال بيشيدن دان هيغت تي اين مان فا اين بوخة انا الاندغي und nach einer Woche, der sagt ihr, du bist geschieden, und dann heiratet sie den Ersten. Und da hat man das alles geplant. Der Prophet hat gesagt, verdammt ist derjenige, der das macht, und verdammt ist auch derjenige, der für ihn das gemacht worden ist. Und das ist sozusagen wie ein Bock, was man sozusagen wie eine Zucht Bock. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb man darf sowas nicht machen in unserer Religion. Muss man die Shahada wiederholen, wenn jemand ein Shia war? Da muss man nicht unbedingt Shahada wiederholen, wenn man Shia war. Da sollte man nur sagen, oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Da sollte man das verlassen, was man früher gemacht hat. هل يجب على الشيعي إذا أراد أن يعني يترك الشيعة أنه يقول الشهادة مرة أخرى؟ لا، وإنما يتوب إلى الله توبة نصوح يكفي ذلك. Es ist erlaubt für eine Frau hier ein paar Koran zu lernen. Also wenn es einen Lehrer gibt und der mit uns lesen lernt, Barakallahu fikum, eine Frau sollte nicht Koran vor Männern lesen. Die sollte Koran zwischen Frauen lesen, okay, aber vor einem Mann nicht. Da sagt man, ja, aber der kennt mich nicht. Nein, das kann aber aufgenommen werden und das kann für dich sozusagen Folgen haben. Erstens, zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ. Das wird, die Frau sollte ihre Stimme nicht feiner machen. Und wenn eine Frau Koran liest, dann wird sie ihre Stimme feiner machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Auf keinen Fall sowas machen. هل يجوز المرأة أنه تتعلم قرآن عند رجل حتى لو كان عبر الإنترنت؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى المرأة عن أن تخضع بصوتها، وقراءة القرآن لا شك أنها ستجمل صوتها، لأن التجويد هو تحسين الصوت لقراءة القرآن. Es wird man zum Heuchler, wenn man nicht so oft unter Woche nicht in die Moschee geht. Das ist eine Eigenschaft von Heuchlern. Aber man wird nicht zu Heuchlern. Oder zu Heuchler, nicht zu Heuchlern. Wallahu a'lam. هل يكون الإنسان منافق إذا ما كان يذهب كثير إلى المسجد؟ بارك الله فيكم. عدم صلاة الجماعة خلف الإمام كانت علامة من علامات المنافقين. ولكن مو معنى ذلك علامة من علامات المنافقين أن واحد ما يجعل الصلاة يقول له يا منافق أعوذ بالله. ميزوا يا أخوة، لما نقول هذا الشيء خطأ أو هذا الشيء كفر، هذا الشيء شرك أو هذا الشيء نفاق، لا يعني الإنسان إذا فعله صار منافق ومشرك. فميزوا بين الحكم على الفعل والحكم على الشخص، هذه مهمة. الحكم على الفعل شيء والحكم على الشخص شيء آخر. كثير من الناس اللي ما يفهم هذا الأمر، تقول مثلا لإنسان، تقول له هذه مثلا دناءة، تقول لك هو قال لي دني، تقول له هذه من صفات الكفار، يقول كفرني. حبيبي هذا ما في تكفير، إنما أنت هنا حكمت على الفعل وليس على الشخص. لما تقول له أنت كافر، أنا ذاك حكمت عليه. نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. دي فخاقه، Die Frage ist hier wichtig, auch bezüglich einer Sache. Wir müssen immer unterscheiden zwischen Beurteilen einer Tat und Beurteilen der Person, der diese Tat oder die diese Tat durchführt. Wenn man sagt zum Beispiel, das ist Kufr oder das ist Nifaq oder das ist Shirk, das heißt nicht die Person, die das macht, automatisch Kafir oder Mushrik oder Munafiq ist. Und viele Leute heutzutage verstehen das nicht. Zum Beispiel, der Imam sagt ein Hadith, am Freitag haben wir das Imam. Der Imam sagt ein Hadith, der sagt zum Beispiel, die Sahaba haben gesagt, das war ein Zeichen von Heuchlerei, wenn man nicht hinter dem Imam Allahu Akbar gesagt hat, Takbirat al-Ihram. Dann kommt einer und sagt, ja, wieso sagst du von mir, dass ich Heuchler bin? keine hat von dir gesagt, dass du Heuchler bist. Man hat gesagt, das war ein Zeichen. Aber da hat man eine Tat beurteilt, nicht die Person. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. The next. Gibt es eine Aussage unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam bezüglich des Stillens während einer erneuten Schwangerschaft? Ist es erlaubt? Das ist erlaubt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gar nicht dazu hier gesagt. Das war wegen Al-Rila. Al-Rila, Al-Rila, das ist, dass die Frau schwanger wird, während sie stillt. Der Prophet sagte, ich hätte das verboten wollen, aber als ich das gesehen habe, dass die anderen das tun und es ist kein Problem, das schadet nicht, dann habe ich das nicht verboten. Ich habe noch Musikinstrumente aus Jahiliya Zeit, ein Keyboard und Blockflöten, Holzflöten. Darf ich diese zum Beispiel an Kuffar verkaufen oder muss ich diese zerstören, wegwerfen? Als Allah subhanahu wa ta'ala Alkohol verboten hat, berauschen, dass die Sahaba haben nicht gesagt, wir warten und wir verkaufen das an die Nicht-Muslime. Sie haben das vergessen. Deshalb, wenn du das zerstörst, zerstöre das aus dem tiefen, sozusagen, Glauben, dass diese Sachen haram sind. Dann bekommst du großen Ajr, inshallah. Khair, inshallah. بارك الله فيكم جزاك الله خير مجد الله سبحانه وتعالى فرمي عن فرنا وشعلني منه الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.